Ian, der Titel Ihrer neuen Solo-CD One Eye to Morocco ist eine schöne Geschichte. Bitte erzählen Sie sie uns in ein, zwei Sätzen. In zwei Sätzen ist das nicht möglich. Ich sprach mit einem Freund in Krakau, in Polen, im jüdischen Viertel, als ich dort in Ferien war. Wir saßen in einem Café, in dem auch Oskar Schindler verkehrte, und sprachen gerade über ihn, als eine hübsche Frau an uns vorbeiging. Ich sah ihr nach und mein Freund meinte, Ian, du schaust ja mit einem Auge nach Marokko. Das ist Teil einer Redewendung in Polen. Du hast ein Auge auf Marokko gerichtet und das andere auf den Kaukasus, also in zwei verschiedene Richtungen blicken. Ich empfand das als sehr interessante musikalische Metapher. Die Purple ist dann der Kaukasus und Marokko mein kleines exotisches Sichuan. Als ich zum ersten Mal Ihre neue CD hörte, musste ich sofort zu Beginn beim Titelstück an Page and Plant denken. Auch Sie benutzten und benutzen ja gern exotische Sounds, genau wie Sie. Sehen Sie da eine Verbindung? Ach, wissen Sie, alles außer unseren traditionellen westlichen Skalen, sprich Tonleitern, hört sich für uns immer exotisch und fremd an. Ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal ein chinesisches oder indisches Restaurant betrat. Die Gerüche, die Klamotten, der Geschmack und die Musik waren fremd. Das tauchte in den 60er Jahren auch in unserer Musik auf. Jeder war davon angetan. Die einzige Parallele zu Page and Plant ist für mich, dass die beiden etwas in Marrakesch aufgenommen haben und wir zu dieser Zeit aufgewachsen sind. Das Titelstück One Eye to Tomorrow hat so ein exotisches Aroma, aber das finden Sie sonst nirgendwo auf dem Album. Da gibt es dann eine Mariachi-Gitarre, ein Flügelhorn oder eine Trompete. Verpackt ist das Ganze in Südstaaten-Rock und amerikanische Sounds. Das Titelstück ist der Beginn einer Reise. Und der Song Always the Traveler, immer auf Achse sein, ist das Ende der Reise. Ja, genau. Nein, hier beginnt eine andere Reise. Sicher, aber auf dieses Album bezogen ist erstmal Schluss. Ja, eine Pause, um nachzudenken. Mir gefällt an Ihrer Platte dieser Reiseaspekt. Viel Rhythm and Blues, aber auch modernere, sogar tanzbare Elemente gibt es. Zum Beispiel im Song Ultimate Groove. Nun, hier dreht sich alles um Bewegung, ja. Sind die 12 Songs auf One Eye to Morocco alle neu oder stammen sie auch aus dem Ian Gillan Songarchiv? Sie sind auf jeden Fall noch nie aufgenommen worden. Sie entstanden alle in den letzten 3 Jahren. Ich schreibe ja unentwegt Songs mit Freunden. Es geht dann in den örtlichen Pub, wir kippen um, stehen wieder auf und weiter geht's mit dem Komponieren. Wie hat Ihrer Frau die neue Ian Gillan CD überhaupt gefallen? Ihr Urteil, haben Sie mir mal gesagt, ist Ihnen wichtig. Sie mag keine Rockmusik. Aber die letzte, die Purple CD, Rapture of the Deep, gefiel Ihrer Frau. Yes, she does. She liked some of it. Ja, das stimmt. Zumindest Teile davon. Sie ist mit Tamla Motown und Soul aufgewachsen. Diesen Bereich streife ich ja auch. Und meine CD gefällt ihr sehr gut. Auch einigen meiner Freunde und meiner Tochter. Das ist ermutigend. That's always encouraging. Auf One Eye to Morocco gibt es einige interessante Songs. Beispielsweise erinnert mich die Gitarre in Don't Stop ein wenig an Mark Knopflers typisches Spiel. Sie kennen doch den ehemaligen Dire Straits Boss? Ja, sicher. Ich habe bei diesem Song vor allem den Text ein wenig gesäubert. Mein Bassist Rodney Appleby schrieb dieses Lied zum größten Teil. Der Inhalt war mir ein wenig zu amerikanisch, aber ich liebte den Groove so sehr. Ich habe das Lied etwas aufgeräumt. Für mich ist das ein Dance-Song. Ja, faszinierend. Ein anderer interessanter Song heißt Girl Goes to Show. Wären viele dieser Songs Bilder, würden sie als impressionistisch oder abstrakt gelten, weniger als Porträts, wenn Sie wissen, was ich meine. Hier geht es vor allem um die Atmosphäre. Dieser Song ist übrigens mein Lieblingslied auf dem Album. An Girl Goes to Show mag ich besonders den Bass mit seinem leichten Reggae-Feeling. Das bringt mich direkt in die Karibik. Sonnenschein, überhaupt die Melodie. Ein brillantes Stück, geschrieben von Gitarrist Steve Morris. Es ist so entspannend. Dazu kann ich einen Rumpun schlürfen und meine Beine hochlegen, unter einer Palme. Apropos genießen. Gefällt Ihnen das, was draußen momentan musikalisch so abläuft? Nee. Viele sagen ja, aufgrund der Krise in der Musikindustrie strengen sich die meisten Künstler jetzt ja noch mehr an. Talente gibt es genug. There's a lot of very talented kids out there, but either they're outside of the business because they want to be left alone to develop, in which case we won't really know what happens for a few years. Es gibt viele talentierte Kids da draußen. Ja, aber oftmals außerhalb dieses Business. Die wollen nämlich lieber alleine gelassen werden, um sich zu entwickeln. Wenn mich jetzt jemand von denen hören würde, wäre sein Kommentar: Was weißt du denn schon? Nur weil ich schon so lange im Business bin, habe ich nicht das Recht, über sie zu urteilen. Ich habe doch genauso über meine Eltern gedacht. Ich mochte auch nicht ihre Musik und noch viel weniger, wenn sie sich zu meiner Musik äußerten. Ich habe mich mal gefragt, warum ich damals Frank Sinatra so hasste. 20 Jahre später habe ich mir die Sachen nochmal angehört. Ich hasse ihn übrigens heute noch. Der Mann kann nicht singen, hat ein lausiges Timing. Warum waren seine Platten so gut? Weil die Songs so verdammt gut waren. Meine Generation hatte mit der meiner Eltern nichts am Hut. Das ist heute nicht anders. Die Kids werden verdammt sauer sein, wenn ich mich über sie und ihre Musik auslasse. I think there's a lot of talent around and I agree with you, that's probably as far as I can take it. Bleiben wir bei Ihrer Generation, Ian Gillan. Sie sind seit über 40 Jahren im Musikbusiness. Worin besteht für Sie selbst der größte Unterschied damals, heute? Well, I think, you know, there's only one requirement from an artist. Forget the business, but there's only one requirement for an artist and that's to be expressive. Nun, ich denke, es gibt nur eine einzige Anforderung an einen Künstler. Vergessen Sie mal das Geschäft. Und die lautet, expressiv zu sein, sich auszudrücken. Wenn du 60 Jahre und ein paar Zerdrückte alt bist, ist das anders, ganz klar. Denn du bist einen langen Weg gegangen. Als wir anfingen, war es eine andere Zeit. Es gab keine Wegbeschreibung. Alles, was wir wussten, war, dass wir ein ungeheures Erbe an klassischer Musik hatten. Blues, Folk, Country, Big Band Swing, das waren unsere Wurzeln. Wir legten einfach los mit nicht mehr als einer Gitarre um den Hals. Mal sehen, wo es hingeht. Und heute ist das immer noch so, außer dass wir viel älter sind und vieles gelernt haben. Daher siehst du die Sache anders. Aber als Jugendlicher bist du unsterblich. Mit 20 weißt du alles, absolut alles, und du lässt keinen Widerspruch. Heute weiß ich es natürlich besser. Der berühmte Prozess des Älter- und Weiserwerdens. Bei unserem letzten Gespräch schauten Sie, Ian Gillan, ein wenig in die Zukunft und meinten, Sie könnten es sich nur schwer vorstellen, mit 65 noch schreiend auf einer Bühne zu stehen. In einem Jahr, 2010, ist es soweit. No, I don't want to shout anymore. I'm gradually phasing it out. Nein, ich möchte auch nicht mehr laut schreien. Ich bin gerade dabei, es mir langsam abzugewöhnen. Okay, mit Deep Purple mache ich das natürlich noch auf der Bühne und das ist auch in Ordnung. Wenn ich mich gut fühle und in Form bin, ist das großartig. 65 ist ein entscheidendes Alter. Ich fühle mich noch gut und stark, verwunderlich. Sobald ich aber die kleinste Schwäche merken werde, kämpfe ich nicht gegen sie an. Ich möchte niemanden verärgern und auch nicht all die vergangenen Jahre in ein schiefes Licht rücken. Ich gehe dann dankbar in Richtung Blues und alles eine Spur sanfter an, was Deep Purple betrifft. Vielleicht finde ich mich ja mit wippendem Fuß und einer Gitarre in einer Bar wieder und singe Smokestack Lightning, wer weiß. Momentan sind wir noch bestens dabei. I normally look forward with optimism, but there's one thing you can't escape, and that's atrophy.